6. Um das Jahr 1890 herum wurde der Begriff Psychoanalyse geboren. Der österreichische Neurologe Sigmund Freud begründete diese Theorie, mit der er auf drei Ebenen die Psyche des Menschen betrachtete. Zum einen als Modell, um die menschliche Seele zu beschreiben und zu erklären. Zum anderen als Therapie, um seelische Konflikte oder Konflikte zwischen Menschen zu lösen. Und zum dritten als Methode, die sich mit Phänomenen der Kultur beschäftigt. Aufsehen erregte vor allem seine Beschäftigung mit dem Unbewussten, mit der Traumdeutung und der Arbeit mit Hypnose. Auch wenn seine Theorien und Erklärungsversuche heute umstritten sind, so basieren doch viele Modelle der modernen Psychologie auf seinen Erkenntnissen.